Rassismus. Halt dein Maul, du gehst mir auf den Sack. Halt dein Maul, du gehst mir auf den Sack. Du bist eine Hure. Ace attack. Stop.